Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besetzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Das kleine gallische Dorf ist wie immer sonnendurchflutet und friedlich. Das gibt's doch gar nicht. Nein, das gibt es einfach nicht. Verleih nix. Gestern haben meine Träger von deinen Fischen gegessen. Heute winden sie sich vor Schmerzen. Halb vergiftet sind sie und ich muss jetzt die Arbeit machen. Tja, mein Vorrat geht dem Ende zu. Ich erwarte eine neue Lieferung aus Lutetia. Aber die Ochsenkarrenfahrer streiken. Sie fahren aus Protest gegen den Heupreis extra langsam nach Vorschrift. Oh, wer ist denn schon so blöd und kauft dem da seine vergifteten Fische ab? Natürlich du. Du hast ja meinen Fisch noch nie riechen können. Im Ernst? Da, dann nimm meine Nase voll. Just zu diesem Zeitpunkt kommen Asterix und Obelix mit ein paar Wildschweinen unterm Arm ins Dorf. Eine Schlägerei! Das ist aber nicht nett! Wir könnten wenigstens mit dem Spielen warten, bis man von der Jagd wieder da ist. Was geht da vor? Nur wieder diese Fische. Die brauchen doch nur Wildschwein zu essen. Ich esse nie Fisch. Nie. Solltest du aber. Fisch macht nämlich klug. Wer hat das gesagt? Wie denn? Immer wenn ich anfange mitzumischen, hör die auf, Spielverderber. Sag mal, Verleihnix, warum hast du eigentlich keine frischen Fische? Geht das schon wieder los? Ich hab doch gesagt, dass ich auf eine Lieferung warte. Aber das Meer ist doch keine 3 Schritte vom Dorf entfernt. Das Meer? Was hat denn das Meer mit meinen Fischen zu tun? Naja, also man braucht doch die Fische nur im Meer zu fischen. Ich verkaufe Fisch aus Lutetia, mein Herr. Ich weiß doch, was ich meinen Kunden schuldig bin. Ich decke mich bei den renommiertesten Grossisten ein. Ich verkaufe doch Fische nicht einfach aus dem Wasser und ohne Qualitätsgarantie. Wer frischen Fisch will, kann gefälligst warten. Ich kann aber auf keinen Fall warten. Ich brauche ein einigermaßen frisches Stück für den Zaubertrank. Ich hab kaum noch was. Das heißt, es muss jemand zum Fischen gehen, weil unsere Sicherheit auf dem Spiel steht. Wir gehen fischen. Oh ja, nicht wahr, Igelfix? Genau das hab ich von euch erwartet, Kinder. Mein Fischerboot liegt am Strand. Als Junge war ich damit beim Fischen. Ihr solltet warten, bis es etwas aufklart. Der Himmel sieht ziemlich bedrohlich aus. Also ich meine, solange er uns nicht auf den Kopf fällt. Nimm ein bisschen Zaubertrank mit. Man kann nie wissen. Ist das nötig? Wir gehen ja nicht weit. Und an der Küste ist sowieso niemand. Und dann segeln Asterix, Obelix und Idefix aufs Meer hinaus. Melenus möge euch beschützen. Hoch türmen sich die Wellen, aber das kann unsere Freunde nicht erschüttern. Wirf das Netz aus, Obelix! Zum Befehl, Käpt'n! Wie kriegen wir das Netz jetzt wieder? Du brauchst nur dran zu ziehen! Dran ziehen? Aber ich hab's doch ausgeworfen. Hast du das denn nicht festgemacht oder so? Wer ist denn so verrückt und wirft einfach das Netz raus? Du hast mir doch gesagt, ich soll's rauswerfen. Und außerdem bin ich Hinkelsteinlieferant und kein Fischer. Es ist ja schon gut, bleib ruhig. Wir müssen zurückfahren und ein neues Netz holen. Der Wind ist zu stark, wir können unmöglich wenden. Sich über mich lustig machen. Ich kann nicht wenden. Ja. Ich lass mich doch nicht von einem Hinkelsteinlieferanten belehren. Und plötzlich stürzt die Dunkelheit über sie herein. Asterix, wo bist du? Hier, Obelix. Ich glaube, wir schlafen besser. Vielleicht legt sich der Wind bis morgen. Das Boot wird schon aushalten. Gute Nacht, Asterix. Gute Nacht, Igelfix. Gute Nacht, ihr beiden. Als Asterix, Obelix und Idefix am nächsten Morgen von der aufgehenden Sonne geweckt werden, herrscht absolute Flaute. Siehst du, wir sind nicht am Ende des Meeres angekommen. Und Seeungeheuer gibt es auch keine. Und der Sturm hat sich auch gelegt. Aber man sieht kein Land mehr. Also, so wie der Wind aus einer günstigen Richtung bläst, können wir uns auf den Heimweg machen. Nur noch ein bisschen warten. Und so vergehen die Stunden. Ich hab Hunger. Denk an was anderes. Wenn du nicht gesagt hättest, ich soll das Netz rauswerfen, hätten wir jetzt Fische fangen können. Aber ich würde sowieso lieber Wildschweine essen. Denk doch lieber an deine Hinkelsteine. Mit einem Söschen von guter Miene würde ich sogar einen Hinkelstein essen. Weißt du, was für ein Söschen ich meine? Oh ja, so ein leckeres mit Zwiebelchen und Speck. Genau. Asterix, ich hab Hunger. Ja, ich krieg jetzt auch Hunger. Das Gerede von Hinkelsteinen mit Zwiebelsoße macht mich hungrig. Guck mal! Ein Schiff? Und tatsächlich, in einiger Entfernung gleitet eine Galeere vorbei. Am Masttop trägt sie die Totenkopfflagge. Und unter Deck bereitet man ein Fest vor. Alle Leckereien, die man sich nur erträumen kann, sind aufgefahren. Das ist aber nett, dass ihr alle meinen Geburtstag mit mir feiern wollt. Aber klar doch, Captain. Wasserfahrzeug voraus! Wo? Ah, da! Das ist nur eine Nussschale. Die lassen wir aus. Zu Tisch, Kinder! Asterix und Obelix machen sich unterdessen ihre eigenen Gedanken. Sieht nicht so aus, als wollten sie anhalten. Komm, komm, wir fahren hinterher. Ja, aber wir haben zu wenig Wind. Du musst schieben. Und das tut Obelix dann auch. Im nächsten Moment klettern Asterix und Obelix auch schon an Bord. Ach, das sind ja unsere alten Freunde. Geht's los? Geht's los? Moment noch hier. Lasst uns diesmal den Spielverlauf abändern. Ich hab nämlich heute Geburtstag. Den wollt ihr mir doch nicht verderben. Sagt einfach, was ihr wollt. Ihr bekommt es und versenkt uns diesmal nicht. Einverstanden? Oh, wir brauchen nur ein bisschen was zu essen. Asterix, guck mal, was ich gefunden habe. Mit sicherer Nase hat Obelix die üppig gedeckte Geburtstagstafel entdeckt und einfach an Deck gezogen. Etwas überladen legt das kleine Boot unserer Freunde wenig später wieder von der Galeere ab. Und noch etwas später ist das Boot zwar nicht leichter geworden, aber der Ladeschwerpunkt hat sich etwas verlagert. Obelix, du bist unklug. Wir hätten das Essen rationieren müssen. Na und? Hab ich doch. Dieser Apfel ist für später. Dieser blöde Sturm bringt uns immer weiter von zu Hause weg. Es treibt uns auf den Sonnenuntergang. Jetzt hätte ich Lust auf einen Apfel. Die Tage vergehen. Der Apfel wird portioniert. Hier ist deine Ration, Obelix. Etwas Regenwasser haben wir auch noch, falls du Durst hast. Und Idefix, du viel fraßt, du hast deine Ration in einem Haps verschlungen. Oh, Wildschweine, viele Wildschweine. Da, ich sehe sie. Ich gehe sie holen. Idefix, komm! Obelix! Steffi! Nein! Mensch, die spinnen, die beiden. Was? Ich weiß nicht, wie das kam. Ich habe nur die Wildschweine gesehen. Und Römer. Los, zurück auf unser Boot! Ach, lass es doch wegschwimmen. Wir bleiben lieber hier, Ideflix und ich. Vielleicht kommen die Wildschweine wieder. Komm, wir halten uns so lange an diesem Ast hier fest. Ast? Ja, ja, da vorne, der große Ast. Moment mal. Wenn es da einen Ast gibt, dann ist ja auch Land in der Nähe. Und tatsächlich? Da, schau, Land. Ja, klasse, wir sind wieder daheim. Oh. Weißt du, ich würde mich sogar freuen, unseren Barden singen zu hören. Na, also nun übertreib mal nicht. Schnell sind die Freunde zum Strand gekrault. Juhu! Komm rein, wir sind da! Sei still, lieber vorsichtig sein. Warum? Warum? Glaubst du, die sind sauer, weil wir keinen Fisch mitbringen? Zuerst verdrücken wir ein paar Wildschweine. Idefix hat schon eine Fährte. Idefix nimmt vor jenem Wesen Reis aus, das heutzutage auf der ganzen Welt als Truthahn bekannt ist. Komisches Tier. Mal sehen, wie das schmeckt. Ich mach das schon. Zünd du ein Feuer an. Kurz darauf prasseln die Flammen. Hey, Asterix, der Guru hat eine Menge Kumpels. Bis wir Wildschweine finden, haben wir jedenfalls was zu essen. Hoffentlich kann man sowas überhaupt essen. Diese Frage ist schnell geklärt. Oh, das schmeckt sogar gut. Ja, ich frage mich, ob das gefüllt nicht noch besser wäre. Aha. Was? Gefüllt mit Wildschwein zum Beispiel. Wenn man vom Esel spricht, da vorne ist sicher ein Wildschwein. Ich gehe es holen. Damit füllen wir den dritten Guru. Sei vorsichtig. Ja, also sowas. Wo hast du denn den her? Na, auf dem Gebüsch da hinten. Aber bei uns im Dorf gibt es keine Bären. Wo sind wir bloß? Eine schwerwiegende Frage. Was haben wir da bloß entdeckt? Dann essen wir mal den Bären. Und hinterher essen wir dann weiter beim Tortatus. Nach dem ausgedehnten Mahl legt man sich erstmal zur Ruhe. Bis... Oh, Idefix hat schon wieder was gewittert. Na klasse. Ich habe nämlich Hunger. Hunger? Aber du hast doch gerade erst zwei Guru-Gurus gegessen. Einen sogar mit Bär gefüllt. Na, ich brauche eine Menge Guru-Gurus. Und eine Menge Bären, um den Piratenapfel vergessen zu können. Asterix, komm. Schau, das sind Römer. Wo denn? Ja, ihre Spuren. Ja, das sind ja vielleicht gar keine Römer. Doch, bestimmt. Das ist doch typisch für die Römer. Erst lauern sie uns im Wald auf und dann haben sie Angst, uns zu begegnen. Komm, wir suchen sie. Wenn wir sie erwischen, sagen sie uns, wo das Dorf ist. Einverstanden, aber lass uns leise gehen. Man kann nie wissen. Ja. Römer, wo seid ihr? Ich hab dir doch gesagt, lass uns leise gehen. Ich geh ja leise. Ich mach doch gar keinen Krach beim Gehen. Ach, du verstehst auch nie etwas. So? Und wer hat mir gesagt, ich soll das Netz rauswerfen? Was hat denn das Netz mit dieser Sache zu tun? Wenn du mir nicht gesagt hättest, ich soll das Netz rauswerfen, und wenn du gewusst hättest, wie man ein Schiff steuert, wären wir jetzt nicht im Wald und müssten nicht nach den doofen Römern suchen. Ja, gut. Sie sind also nicht weit, unsere Römer. Versuchen wir, sie zu finden. Und wie das? Na, wir brauchen nur dem Pfeil zu folgen, und zwar aus der entgegengesetzten Richtung, aus der er kam. Ne? Das ist ja logisch. Soll das logisch sein? Die sind schlau, die hiesigen Römer. Man hört sie nicht, man sieht sie nicht, Vielleicht haben sie Elitetruppen aus Rom kommen lassen. Ganz in der Nähe sitzt ein Römer auf einem Baum. Er trägt Pfeil und Bogen und ist mit Federn geschmückt. Da fällt mir ein, ich hole uns ein paar Guru-Gurus zum Abendessen. Wenn du willst, du viel Fraß, geh aber nicht zu weit weg. Nein, ich bin gleich wieder da. Also man kommt sich vor wie in einer anderen Welt. Eine Gegend, wo man auf umwerfende Überraschungen gefasst sein muss. Und im nächsten Augenblick haut es Asterix auch schon um. Eine Steinaxt trifft seinen Schädel. Autsch! Und während Asterix von fernen kleinen gallischen Dörfern träumt, kommen aus dem Unterholz gleich mehrere dieser federgeschmückten Römer zum Vorschein. Etwas weiter weg versucht Obelix sein Jagdglück. Ja, wo sind sie denn? Also wirklich, die Guru-Gurus werden heutzutage genauso hinterlistig wie die Römer. Hier, Fix, ich bringe dir jetzt eine Jagdlist bei, ja? Du machst den Ruf des Wildes nach. Hör mal. Ja, gut. Auf dem Baum da vorne. Ja, klar, die Guru-Gurus sind Vögel, nicht? Also haben sie Nester. Das ist es, was die Guru-Gurus von den Wildschweinen unterscheidet. Ah ja, ich sehe seine Federn. Den pflücken wir uns. Indem er den Baum etwas schüttelt. Ein Römer, der sich als Guru-Guru getarnt hat. Den kann man zwar nicht essen, aber der kann uns sagen, wo unser Dorf ist. Guck mal, Asterix. Julius Caesar tarnt seine Römer jetzt als Guru-Gurus. Na, die spinnen die. Asterix, da liegt ja nur noch sein Helm. Oh, mal überlegen. Asterix legt seinen Helm nur zum Essen und zum Schlafen ab. Gegessen hat er nicht, weil er ja auf mich und die Guru-Gurus gewartet hat. Und wenn er schlafen würde, wäre er hier. Also ist ihm was passiert. Hey, Römer, wo ist Asterix? Also Asterix würde ihn zum Reden bringen. Also, man muss sich Asterix finden. Such, Idefix, such. Nach einem kurzen Fußmarsch. Oh, Trommeln. Also sind wir jetzt ganz in der Nähe des Römerlagers. Bravo, Idefix, bravo, ja. Sehen wir uns das mal genauer an. Das ist aber ein komisches Lager. Asterix, wir kommen! Warum haben die dich denn an einen Pfahl gebunden, Asterix? Ich weiß es nicht. Das sind schon recht komische Römer, weißt du? Söldner wahrscheinlich. Numiden, Griechen oder Kreter. Plötzlich steht ein kleiner Mann mit einem großen Federschmuck hinter Obelix. How? Das ist bestimmt ihr Centurio. Mit dem rede ich jetzt. Sag mal, warum habt ihr meinen Kumpel angebunden? Ist das vielleicht eine kretische Sitte oder sowas? Hä? How? Ich glaube, er will wissen, wer wir sind. Ach so, ja. Wir sind Gallier und hier daheim. Und ihr solltet euch schnellstens vergriechen, ihr Griechen. Hä? Er hat's nicht kapiert. Bind mich los, wir spielen ihm das vor. So geschieht es. Also, wir sind mutig. Ja. Wir haben nur davor Angst, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Da und wie? Wir machen gerne Späße. Ja. Wir essen und trinken, gell? Ja. Wir sind knurrig. Wir sind undiszipliniert und streitsüchtig. Ja. Besonders du. Aber wir lieben unsere Freunde. Ja. Also? Wir sind Gallier. Plötzlich tritt ein muskelbepackter Römer vor Obelix hin und stößt einen Speer vor ihm in den Boden. Oh, ich glaube, er will dich zum Kampf herausfordern. Ja. Ich bin mit meinem Pferd. Und jetzt komm ich dran. Moment. Nachdem Asterix sich kurz gestärkt hat, stößt er sein Kurzschwert vor dem größten Römer in den Boden. Nein! Die haben ja auch keinen Mummelknochen. Guck mal, der Centurio lächelt so freundlich und breitet die Arme aus. Ich glaube, er möchte, dass wir hier bleiben. Ja, aber ich will nicht in die römische Legion eintreten. Ach, komm, wir machen mit. So kriegen wir vielleicht eher raus, wo wir sind. Die Freude bei den bronzefarbenen, federgeschmückten Römern ist groß, als Asterix und Obelix sich bereit erklären, zu bleiben. Nach einem ausgedehnten Fest am Abend werden die Freunde am nächsten Morgen zur Jagd eingeladen. Und um die Jagd richtig einzuleiten, tanzt man erstmal ums Lagerfeuer. Glaubst du, wir sollten es so machen wie sie? Glaub schon, ja. Und so reihen sich die beiden in den Kreis der Tanzenden ein. Auf und nieder mit dem Oberkörper. Ich hab's. Jetzt weiß ich's. Das sind Iberer. Die Iberer tanzen doch so gerne. Rhythmus mit dem Hüpfen doch. Olle! Olle! Obele! Olle! Auf! Olle! Hör auf! Olle! Olle! Olle! Olle! Olle! Olle! Olle! Ja? Und dann geht man auf die Jagd. Für die Römer wird es ein faszinierendes Schauspiel, denn Obelix fängt die Bisons mit der Hand. Man ist begeistert von den neuen Freunden. Und später im Dorf überreicht ein schüchternes, wohlbeleibtes Indianermädchen Obelix eine Schale. Ahu! Bitte? Limo. Ich glaube, das ist die Tochter des Bosses hier und er freut sich, dass du ihr gefällst. Wie bitte? Doch das Ganze entwickelt sich zur Plage. Du, die läuft mir überall nach, die dicke Ibererin. Hau. Hä? Der Chef hat alles beobachtet und fügt nun die Hände seiner Tochter und die von Obelix ineinander. Ole. Was will er denn von mir, der Centurio? Ich glaube, er will, dass du seine Tochter heiratest. Oh nein! Ich will nicht Schwiegersohn von einem Centurio sein. Und außerdem bin ich noch viel zu jung. Ja, also ich glaube, es ist Zeit, uns wieder auf die Suche nach unserem Dorf zu machen. Ich fürchte, wir sind weit weg von zu Hause. Bei der Jagd ist mir aufgefallen, dass wir auf einer Insel sind. Ja, wir brauchen also ein Schiff. Ja, ich habe unten am Fluss Schiffe gesehen. Gut, heute Nacht verabschieden wir uns auf Gallisch. Kreta, Griechen, Iberer, Gallier. Die Insel ist der reinste Schmelztiegel. In der Nacht schleichen Asterix und Obelix zum Strand und besteigen eins der seltsam geformten Boote, die dort liegen. groß. So eine Sorte Boot habe ich noch nie gesehen. Der Wurmelschirm. Mit Loch am Boden. Das Wasser einlässt. Wie? Also ich glaube, wir sitzen im falschen Boot. Sollen wir zurückfahren und ein anderes holen? Zurückschwimmen, meinst du? Nein, zu gefährlich. Womöglich erwischt uns dein Schwiegervater. Nein, nur das nicht, nein. Komm, wir schwimmen zu der Insel. Da übernachten wir und morgen sehen wir weiter. Ja. Nicht weit entfernt. Aufhören, Möpsen. Ja, sieh. Er ist doch noch so klein. Langsam erhebt sich die Sonne über dem Horizont. In ihrem Licht gleitet eine gewaltige Galeere über das Wasser. Hat Möpsen vielleicht Land gerochen hat? Was für ein Land, Erik? Ich kann nicht mehr glauben an das Land, wovon du redest. Keiner glaubt mir daran. Hier gibt es kein Land. Wir kommen ans Meeresende und fallen hinunter beim Tor. Du bist ein Zwirfler, Turboxen. Ich bin sicher, dass es gibt Land hier. Vielleicht sogar Land mit Bewohnern. Und ich werde entdecken, dieses Land und zum Beweis der Entdeckung Eingeborene mit nach Hause bringen. Lasst uns heimkehren, bevor es zu spät ist dazu. Was meint ihr? Ist doch wahr, oder? Dein Köter tötet mir den Nerv. Schaut! So schaut doch beim Odin! Land mit Leuten drauf! Rudert los, ihr Mannen! Auch an Land hat man die Galeere schon entdeckt. Sie haben uns gesehen. Sie kommen. Wenig später. Und Erik springt als Erster. Ein kleiner Schritt für mich. Ein großer Sprung für die Menschheit. Was willst du damit sagen? Ach, das ist mir gerade so eingefallen. Gib mir die Glasperlen zum Einschmeicheln. Doch das Geschenk kommt nicht so richtig an. Soll das ein blöder Witz sein? Das sind bestimmt Hausierer, die von Tür zu Tür gehen, um ihre Ware loszuwerden. Das gefällt ihnen wohl. Es müssen wir ausnutzen. Eingeborene! Ihr kommt mit auf unser Boot? Was sagt er? Weiß nicht. Ich werde mal versuchen, mit ihm zu reden. Händler, wir nehmen uns mit auf euer Boot. Ja, lasst mich machen. Ihr kommt mit auf Boot, wir euch Böbe, Nana. Ich verstehe überhaupt nichts. Doch inzwischen bahnt sich die Völkerverständigung schon auf einer anderen Ebene ab. Rüben wir die Bekanntschaft miteinander. Ich darf vorstellen, ich bin Erik der Blonde. Hier ist Rutersen, der Hagere. Ja. Mein Name ist Tuboxen, der Argwöhnische. Ich bin Gotskinsen, der Intellektuelle. Und ihr, wer? Ich glaube, die wollen wissen, wer wir sind. Gut. Na, dann machen wir es wie bei den römischen Soldaten. Also, wir sind mutig. Ja. Wir haben nur davor Angst, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Und wie? Wir machen gerne Späße. Ja. Wir essen und trinken gern. Oh ja. Wir sind knurrig. Wir sind undiszipliniert und streitsüchtig. Aber wir lieben unsere Freunde. Ja. Also? Wir sind Gallier. Die spinnen doch. Gaskinson, du bist der Gelehrte unserer Expedition und erzählst später unsere Saga. Was hältst du von den Eingeborenen? Von der Rase her völlig unterschiedlich. Ausgenommen jedoch die Nasen. Sie haben sicher Schwierigkeiten bei der Verpflegung ihrer Hunde. Ole. Oh, Obelix. Ich glaube, deine künftige Verwandtschaft will dich holen. Hier bleiben wir nicht. Sollen wir mit Gewalt an Bord gehen? Ja, ich stärke mich nur noch etwas. Moment. Kinder, wir können nicht stundenlang diskutieren. Holen wir sie mit Gewalt an Bord. Auf! Los! Drauf los! In wilder Hatz geht es über den Strand und mit einem Satz springen alle ins Boot. Boot. Das liegt aber noch auf dem Strand. Ole, ole, ole, ole, ole. Die Söldner kommen. Ablegen, Obelix. Das lässt sich Obelix nicht zweimal sagen. Kurzerhand springt er ins Wasser und schiebt die Galeere erstmal ein paar Kilometer raus aufs Meer. Und die Römer? Nein, wir sollten das Rätsel endlich lösen. Die Indianer haben das Nachsehen. Eine kleine Galeere, die paddelte über die Meere, die paddelte über die Meere. Ahoi, ahoi, ahoi. Die Überfahrt geht schnell vonstatten und bald schon bedeckt dichter Nebel das eisige Meer. Land! Wir sind gekehrt zurück. Macht euch gefasst, einen ehrenvollen Empfang zu erhalten. Ah, da bist du ja wieder, Erik, du faules Stück. Ödin verfluche dich tausenden, aber tausend Male. Das ist doch Ivar, der Schreckliche. Der Chef von unserem Stamme. Was dachtest du denn? Vielleicht ein Nebelhorn? Ich grüße dich, o Ivar. Und ich grüße dich nicht. Während wir alle waren auf Raubereifahrt, machte dieser Herr eine Ausflucht. Wir haben geplundert, gebrandschatzt, gestohlen, Sklaven mitgebracht. Und du? Und ich habe eine Welt entdeckt. Eine völlig neue Welt. Eine Welt? Eine neue Welt. Habt ihr gehört das? Genau, ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Es wartet nur auf uns. Hast du Beweise für deinen Bericht? Nämlich, ich verlasse mich nicht auf Aussagen von Drückebergern, die weg waren mit dir. Meine Beweise steigen geradeaus. Verzeih, mein Herr, wir wüssten nur gern, wo wir hin müssen. Wir suchen ein kleines gallisches Dorf, das... Was sind das für komische Figuren? Was sagen Sie? Das sind Einwohner der neuen Welt. Leider sprechen sie nicht so wie wir. Man versteht sie nicht. Die sehen nicht besonders exotisch aus. Schau nur Ihren Hund an. Der ist doch ganz anders als unsere viel kleiner. Um auf unser kleines gallisches Dorf zurückzukommen. Alle mitkommen zu mir. Ich verlange genauen Bericht. Nach einem Marsch durch den Schnee hat man sich in der Holzbehausung Ivar des Schrecklichen versammelt. Wird's bald mit eurer Sage ab? Fang an, Gottskindsen. Wir sind an einem trüben Tag in See gestochen. Das Herz voller Hoffen und frohen Mutes. Fasse dich kurz, du Blödmann, sonst schneide ich dir das Wort ab. Hiermit. Und zwei Minuten später? Bis heute, wir hörten höchster Freud, starke Stimme, geliebten Häuptling, stopp. Erstaunlich. Hat das Land einen reichen, behaglichen Eindruck gemacht. Schau diesen Eingeborenen an. Wie gut er sieht aus. Der andere ist ein wenig schmächtig, aber verfügt über übernatürliche Kräfte. Weiber, Gudrun, Sigrid, Wenke, Vivi, auf der Stelle richtet ihr ein Festessen. Wir feiern die Rückkehr unserer Helden und unseren baldigen Aufbruch in die neue Welt. Jetzt trinken wir, lachen wir, essen wir und raufen. Die Eingeborenen sollen sich amüsieren mit uns. Danach opfern wir sie den Göttern. Sie haben verdient diese Ehre. Warum eigentlich? Sie haben doch gar nichts getan. Man muss eben verstehen, andere zu opfern. Und es gibt ein herrliches Festmahl. Kommt her, schenkt ein! Obelix, trinkt nicht so viel! Ach komm, wir haben Sie uns! Die Leute sind doch recht nett! Sie sollen trotzdem nicht so viel trinken! Aber ihr seid ja Gallier! Komm her, Sklave. Ja, Herr. Will sagen, ja her. Du kannst mit der Eingeborenen aus der neuen Welt sprechen. Aus der neuen Welt? Aber das sind doch Gallier, so wie ich. Pardon, so wie ich. Der Sklave mit dem grauenvollen Akzent lügt wie getrübt. Er ist bestimmt auch ein Eingeborener aus der neuen Welt. Neue Welt, dass ich nicht lache. Kleinen Abstecher nach Gallien gemacht, wie? Die Flöttenmädchen von Lutetia. Gib zu, dass du lügst, Sklave. Oder ich haue dich durch in der Mitte. Da ist was faul in meiner Stadt. Lass den Gallier los! Kommt schnell! Aber es ist doch noch gar nicht aus. Es gehört ihm doch nicht einfach abzuhauen. Warte mal, wer bist du? Was machst du hier? Ich bin Gallier, wie ihr. Ich heiße Fortuinix. Von Beruf bin ich Fischer und hatte das Pech, den Wikingern auf einem Raubzug zu begegnen. Sie haben mich geschnappt und ihr habt mir jetzt das Leben gerettet. Wir müssen fliehen, solange sie noch rauben. Sie sind sehr grausam. Sie wollten euch ihren Göttern opfern. Die Spinnen, die Wikinger. Findest du nach Gallien zurück? Klar. Mit meinem Schiff immer. Das haben sie mit mir zusammen erbeutet, ja. Es liegt da am Strand. Das Boot ist zwar etwas eingeschneit, aber ansonsten unversehrt. Sogar mein Netz ist noch da. Das trifft sich gut. Wir werden dich diesbezüglich unterwegs um einen kleinen Gefallen bitten. Ja, aber pass auf, wenn er zu dir sagt, du sollst dein Netz rauswerfen. Aber wer wird denn so nachtragend sein? In der Holzhütte der Wikinger ist man inzwischen etwas ausgelaugt. Die Gallier. Wo sind die Gallier? Ivar stürzt nach draußen in den Sturm. Hart trifft ihn die Erkenntnis. Sie sind weg, mit dem Sklaven und seinem Böd. Alter Gauner, wolltest mich dran kriegen mit Geschichten von deiner neuen Welt? Aber ich gebe dir noch einmal Pardon. Für eine schöne Rauferei, was, Isa? Das haben wir gelernt. Aber das nächste Mal verkrümelst du dich nicht wieder. Tim, trink mit uns. Darf ich nun ein Entdecker sein oder nicht? Erik! Kommst du? Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Einige Tage später an der Küste Galliens. Sie sind wieder da! Sie sind wieder da! La, la, la, la, la. Na, Kinder, was habt ihr gefangen? Ein ganzes Netz voll. Ja, nicht schlecht. Aber es fehlt der typische Geruch. Aber wo seid ihr denn so lange gewesen? Oh, da drüben. Wir waren in einer Art römischen Kolonie, also auf einer Art, wie sagt man, auf einer Art Insel. Ja, auf einer Insel mit lauter Guru-Gurus. Da drüben? Auf einer Art Insel? Schau an. Doch mit solchen Betrachtungen halten sich unsere Gallier nicht länger auf. Bald sitzen sie wieder in trauter Runde unter dem heimatlichen Himmel und pflegen ihre alten Gewohnheiten. We'll be right back.